Hallo, guten Tag. Ömer Demir ist mein Name. Ich bin hier als Assistenzarzt tätig und möchte mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Bevor wir anfangen, benötige ich kurz Ihre persönlichen Daten. Sind Sie damit einverstanden? Ja, die brauchen Sie ja, ist ja ganz klar, logisch. Ja, wie heißen Sie bitte? Ich heiße Peter Lüders. Das. Könnten Sie mir bitte Ihren Vor- und Nachnamen langsam und deutlich buchstabieren? Ja, der Vorname ist Peter, Peter, Ja. ein Männername, ne? Und Lüders, Lü, also U Umlaut, Ders, Lüders. E wie Emil, oder? Am Ende, also ja, nach dem D, ne? Ja. ERS, genau. Okay, ja, verstanden. Herr Lüders. Wie alt sind Sie, Herr Ich Lüders? bin 69. Wann genau sind Sie geboren? Am 23. März 1957. 57, 23. März. Wie groß sind Sie? 1,79. Und wie viel wiegen Sie zurzeit? Ich wiege nur noch 74 Kilo. Ja, okay. Vielen Dank für die Angaben. Was kann ich für Sie tun? Was führt Sie heute zu uns, Herr Lüders? Ja, also mein Hausarzt schickt mich, ne? Der hat gesagt, ja, gehen Sie doch mal in die Klinik, das gefällt mir nicht. Und zwar, ja, habe ich heute Morgen bei dem angerufen und habe Bescheid gesagt. Also Ja. ich habe eigentlich schon jetzt. Seit 2 Wochen habe ich immer so Bauchschmerzen hier, so im Oberbauch. Und ja, eigentlich bin ich auch schon eine ganze Weile, merke ich das, dass ich so ein bisschen schlapp bin. Ich habe dann gedacht, naja, gut, in meinem Alter und Rentner und man arbeitet Ja. nicht mehr so viel, da wird man so ein bisschen träge und müde. Aber irgendwie ist es schon ein bisschen doller geworden. Und Ja. ja, das Essen schmeckt mir nicht so richtig gut und. Ich habe mich dann auch in den letzten Tagen, musste ich mich zweimal übergeben und Ja. ja, und meiner Verdauung, das stimmt irgendwie auch irgendwas nicht. Ich habe irgendwie dann mal Verstopfung und dann habe ich wieder ganz dollen Durchfall und dann bin ich wieder verstopft. Und jetzt heute Morgen, das hat mir dann, ja, deswegen habe ich dann beim Hausarzt angerufen, da sah das, also das, was im Klo war, also der Stuhlgang, das sah ganz schwarz aus, das war richtig gespenstisch. Ja, okay. Heute Morgen haben Sie diese schwarze im Stuhl bemerkt. Ja. Und dann habe ich halt gleich bei meinem Hausarzt angerufen. Der hat dann gesagt, ja, kommen Sie mal vorbei. Und dann hat er mich aber gleich hierher geschickt. Ja, okay, verstanden. Sind diese Beschwerden plötzlich oder eher langsam aufgetreten? Ja, das geht natürlich schon eine ganze Weile, dass ich immer mal so Bauchschmerzen habe und. Ja, und auch dieses mit dem, dass ich mal verstopft bin und dann mal Durchfall habe, das ist natürlich auch nicht von heute auf morgen gekommen. Das ist schon seit ein paar Wochen Ja. so oder eigentlich vielleicht schon sogar ein paar Monate, wenn ich ehrlich bin. Ja, gab es, wie sah das Erbrochene aus? Haben Sie etwas Auffälliges bemerkt? Sie haben gesagt, Sie haben es zweimal erbrochen haben. Ja, aber das sah eigentlich ja so aus wie das Essen, was man halt gegessen hat, ne? Essensreste nur. Ja, genau. Ja. Ist Ihnen einen konkreten Auslöser für diese Beschwerden aufgefallen? Zum Beispiel ja, eine Infektion oder eine ja, Verletzung oder sowas? Nee, das fing ja so langsam an und ich wüsste jetzt nicht. Infektion. Also, wenn ich jetzt was Gammeliges gegessen hätte, dann wäre das ja im nächsten Augenblick wieder gut. Ne? Aber das hört ja gar nicht auf. Ja, was essen Sie, wenn Sie Linderung bekommen? Ach, um Linderung zu bekommen. Ja, Ja. also. Ja, also dann mache ich mir halt manchmal mache ich mir halt Zwieback und Tee, ne, wenn ich Bauchschmerzen habe. Oder meine Frau kocht mir auch mal so einen Haferbrei, ne? Und ja, dann esse ich, esse ich auch mal eine Banane oder irgendwie sowas, ja. Also, was mir zurzeit überhaupt nicht schmeckt und was ich auch nicht gut riechen kann, wenn das irgendjemand so Fleisch auf dem Grill hat oder so. Also, Fleisch mag ich eigentlich zurzeit gar nicht essen. Ich esse ganz viel Gemüse und ja, Eier esse ich auch wohl ganz gerne mal, aber Ja. Fleisch, boah, nee, mag ich nicht. Außer vielleicht dieser Tee, Haferbrei, Banane, bringt Ihnen Linderung. Ja, dann habe ich das Gefühl, dass mir nicht so schlecht ist, ne? Wie viel mal müssen Sie zur Toilette gehen? Ich meine, beim Stuhl, mit Stuhl. Ja, das kommt halt total drauf an. Manche Tage, manchmal 4 Tage überhaupt nicht, ne? Und dann habe ich Tage, wo ich dann so ganz dünnflüssigen Stuhl habe und dann muss ich 4-mal, 5-mal am Tag laufen, ne? Dann kommt aber immer nur so ein bisschen, ne? Ja. Hm. Okay. Aber haben Sie zum ersten Mal heute Morgen diesen schwarzen Stuhl bemerkt, oder? Ja, dass das so schwarz ist, habe ich noch nie gesehen. Ja, okay. Wie stark sind Ihre Bauchschmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? 0 bedeutet keine Schmerzen, 10 bedeutet sehr starke Schmerzen. So schlimm sind die nicht. Das Blöde ist halt, dass die überhaupt nicht weggehen, dass das so gar nicht besser wird. Also, ich würde, also vielleicht so kurz unter der Mitte, so 4 bis 5 so. Okay. Wie beschreiben Sie diese Schmerzen? Sind sie stechend, drückend, Nee, es drückt, bohrend? richtig, ja. Okay. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus, zum Beispiel in den Rücken oder in den unteren Bauch? Nee, ich würde sagen, nicht. Keine Eigentlich ist das Ausstrahlung. hier so oben im Bauch, so oberhalb vom Bauchnabel, würde ich sagen. Okay. Und ja, und so ein bisschen um den Bauchnabel rum noch vielleicht, ja. Ja, okay. Treten die Schmerzen erstmalig auf oder hatten Sie früher solche Schmerzen? Naja, also den Magen hat man sich natürlich in seinem Leben schon mal irgendwann verdorben, ja. Aber jetzt so diese drückenden Schmerzen, würde ich sagen, nee, das kenne ich nicht. Ja, erst. Okay. Seit wann genau haben Sie diese Verstopfung und Durchfall, diese wechselnde Stuhlgewohnheiten? Ja, ich würde sagen, das ist schon mehrere Monate eigentlich. Ja, das ist bestimmt schon ein halbes Jahr oder so. Waren Sie deswegen bei einem anderen Arzt? Ja, ich habe das meinem Hausarzt wohl mal gesagt, aber dann hat er halt gesagt, ja, dann nehmen Sie halt mal so Flohsamen oder Leinsamen, damit die Verdauung wieder in Gang Ja. kommt, aber Wurde bei Ihnen eine Diagnose festgestellt? nee, also nur was weiß ich, die bekannten Sachen, was weiß ich, habe halt einen Diabetes und mein Blutdruck ist ein bisschen hoch, aber sonst, nee, wegen dem Bauch wurde jetzt nichts diagnostiziert. Okay. Haben Sie oder hatten Sie Fieber? Boah, ich habe mich nicht gemessen, aber ich habe mich eigentlich auch nicht fiebrig gefühlt, muss ich sagen. Ja, okay. Spüren Sie, dass Ihr Herz nicht regelmäßig schlägt oder stolpert oder fühlen Sie Ihr Herzrasen? Nee, das habe ich eigentlich nicht. Also ich würde sagen, das Herz, am Herzen habe ich nichts, ich habe es am Bauch. Ja, okay. Ja, verstanden. Spüren Sie Atemnot? Nee, nee. Ist Ihnen irgendwelche Hautveränderungen aufgefallen, zum Beispiel Gelbsucht oder Gelbhautverfärbung oder Blässe im Haut oder sowas? Ja, jetzt also ich bin auch nicht so viel in der Sonne, ein bisschen blass bin ich nach dem Winter vielleicht, aber ja, aber also gelb oder so würde ich sagen, ist nix. Ist Ihnen ein Blasse in Ihrem Haut aufgefallen? Ich habe das nicht verstanden. Ja, aber nach dem Winter sieht man ja eh, also ich bin ja auch nicht in Urlaub gefahren oder so, da sieht man ja immer ein bisschen blass aus. Das ist gewöhnlich für Sie, Ja. oder? Ja. Okay. Ja, okay. Haben Sie Probleme beim beim Wasserlassen? Naja, in meinem Alter, ne, das wissen Sie ja, da ist das schon mal so, da muss man schon manchmal auf die Toilette in der Nacht, ja. Also zweimal gehe ich eigentlich schon jede Nacht, ne? Zweimal. Okay. Haben Sie einen Arzt aufgesucht für diese Ja, Beschwerden? also wir haben mal geguckt nach der Prostata, aber also da war nichts Auffälliges. Ja, alles in Ordnung. Ja. Ja, die ist ein bisschen vergrößert, aber nichts Spannendes, ja. Okay, Sie haben schon erzählt, dass Ihr Appetit derzeit nicht gut ist, oder? Nee, mir schmeckt es überhaupt nicht, ja. Ja. Und das Okay. eigentlich jetzt schon eine ganze Weile, muss ich sagen. Ja, ist Ihr Gewicht, hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit merklich verändert? Ja, ich habe deutlich abgenommen. Ich Ja, habe. wie viel Kilo und innerhalb von wie viele Ja, so im Monaten oder halben Wochen? Jahr fast 10 Kilo. Ich Ja, okay. hab immer 84 gewogen und jetzt wiege ich nur noch 74, ja. Okay, 10 Kilo innerhalb von Halben ungefähr. Jahr. Ja, okay. Leiden Sie unter Nachtschweiß oder ja, Schüttelfrost? Nee. Also Nachtschweiß. Ich schwitze, also nachts wache ich nur auf, weil ich eben auf die Toilette muss, ne? Ja. Haben Sie Probleme beim Einschlafen? Nee, beim Einschlafen eigentlich nicht. Ich wache dann nur halt zwischendurch auf und deswegen schlafe ich so ein bisschen insgesamt ein bisschen schlecht. Okay. Okay, Herr Lüders, ich möchte jetzt über Ihre Vorgeschichte etwas fragen. Sie haben schon kurz erwähnt, dass Sie Blutzucker und Bluthochdruck haben. Ja. Haben Sie noch weitere Vorerkrankungen? Ja, also ich habe noch Arthrose in den Knien und in den Hüften. Also deswegen bin ich auch nicht mehr so viel draußen unterwegs. Habe halt Okay. viel gearbeitet in meinem Leben, ja. Welche Seite haben Sie diese Beide. Knieverstellung? Beide Beide. Knie, beide Hüften, ja, da habe ich überall Okay. Schmerzen. Seit wann haben Sie die? Ach, das fängt ja auch so langsam an. Wissen Sie, irgendwann merkt man, dass man nicht mehr sich gut bewegen kann. Ich würde sagen, das ist bestimmt jetzt schon fast 10 Jahre. Okay. Seit wann haben Sie Bluthochdruck? Ja, das hat man eigentlich erst so vor 5 Jahren festgestellt. Okay. Welcher Typ von Zuckerkrankheit haben Sie, wissen Sie? Ja, also diesen Alterszucker, ne, das hat man erst vor 15 Jahren ist das. Wann wurde das bei Ihnen festgestellt? Ja, das ist 15 Jahre her. Also ich war, da war ich Vor 15 54, Jahren. ja, war ich 54, genau. Okay. Noch weitere Vorerkrankungen? Nee, das ist ja auch schon reichlich genug, würde ich sagen, ne? Okay. Was nehmen Sie als Medikamente regelmäßig oder bei Bedarf ein? Ja, ich habe halt Metformin Ja. für diese Zuckerkrankheit, ne? In welcher Dosierung und wie oft? 800 und die nehme ich morgens ein zurzeit. Und das klappt eigentlich damit so ganz gut. Ja, ist Ihr Blutzucker gut eingestellt, oder? Ja, damit ist das eigentlich gut eingestellt. Also das kontrolliert der Hausarzt eigentlich auch, also in größeren Abständen. Aber also da merke ich eigentlich jetzt keine Probleme mehr. Okay, noch weitere Medikamente? Ja, wenn ich mal Schmerzen habe, dann nehme ich mal Ibuprofen ein, ja. In Aber welcher Dosierung? ja, das sind 600er, glaube ich, ja. Und aber also wie gesagt, wenn ich mal Kopfschmerzen habe oder wenn die Bauchschmerzen zu schlimm sind oder so, dann nehme ich das wohl mal. Okay, noch weitere Medikamente gegen zum Beispiel Bluthochdruck? Ja, da haben wir mal was probiert und das ist mir aber nicht bekommen. Dann haben wir das wieder abgesetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Aber also das war jedenfalls, ist mir davon schlecht gegangen und dann habe ich das nicht mehr genommen. Derzeit nehmen Sie keine Ist nämlich nichts Medikamente? dagegen, nee. Okay. Ja, so riesig hoch ist der, glaube ich, auch nicht. Ja, okay. Wegen Gelenkprobleme bekommen Sie etwas? Wegen was? Knieverschleiß und Hüftgelenkverschleiß. Ach so, nee, Medikamente nehme ich da nicht. Also ja, wie Okay. gesagt, wenn die Schmerzen mal zu doll sind, wenn ich dann merke, so ich kann mich gar nicht bewegen, dann oder ich kann auch nachts nicht schlafen, weil ich da Knieschmerzen habe oder so, dann nehme ich mal ein Ibuprofen, aber nicht Ja, so oft. verstanden. Wurde bei Ihnen bisher eine Operation durchgeführt? Als Kind habe ich mal die Mandeln rausbekommen, aber sonst habe ich nichts, sonst bin Okay. ich noch nie operiert worden. War die OP komplikationslos? Ja, ist ja schon lange her und es ist ja auch nur eine kleine Geschichte bei Kindern, ne? Ja, okay. Sind bei Ihnen irgendwelche Allergien bekannt, Herr Lüders? Allergien. Ja, ich darf ein Schmerzmittel nicht nehmen. Novalgin darf ich nicht nehmen. Okay, was bekommen Sie, wenn Sie Da kriege ich Novalgin bekommen? Hautausschlag, ja. Und also das ist nicht so. Und dann hat man auch mal festgestellt, dass ich Jod nicht vertragen kann. Joghurt. Jod. Nicht Jod, okay. Joghurt, Ja, nein, okay. Jod. Was bekommen Sie, wenn Sie... Ja, da habe ich tatsächlich so Luftnot bekommen. Ne? Wie haben Sie diese Unverträglichkeit bemerkt? Jod-Unverträglichkeit? Ja, also das fing, glaube ich, an mal mit so einer äußerlichen Anwendung, dass ich da erstmal Hautausschlag bekommen habe. Und dann habe ich mal irgendwann irgendwie ein jodhaltiges Medikament bekommen und da war das dann ganz schlecht. Okay, verstanden. Rauchen Sie, Herr Lüders? Ja, aber nicht mehr doll. Also ich rauche jetzt nur noch 10 Zigaretten am Tag. Das ist nicht mehr so viel. Seit wann rauchen Sie 10 Zigaretten täglich? Ja, jetzt, ja, seit ich im Ruhestand bin, so ungefähr, ja, so ungefähr, ja, knapp 10 Jahre. Okay. Hatten Sie früher mehr als 10 Zigaretten Ja, geraucht? früher habe ich ein Päckchen am Tag geraucht, da habe ich schon 20 am Tag Wie geraucht. lange? Boah, viele Jahre. Bestimmt 30 Jahre. Ja, okay. Trinken Sie Alkohol? Ach ja, also. Eigentlich trinke ich so jeden Abend 2 Flaschen Bier und eigentlich auch noch mal so einen Schnaps. Aber zurzeit schmeckt mir der Schnaps nicht, ehrlich gesagt, ne? Und das Okay. Bier, ja, das ist mir jetzt auch nicht mehr so gut bekommen. Schnaps trinken Sie nicht jeden Tag. Ja, also habe ich früher eigentlich regelmäßig getrunken, aber ja, jetzt mit den Bauchschmerzen habe ich das ein bisschen weniger. Und manchmal habe ich gedacht, ja, das hilft vielleicht so gegen die Schmerzen, so ein kleiner Schnaps hinterher, aber Ja, nee, war dann doch nicht verstanden. so gut. Okay, bitte nehmen Sie die nächste Frage nicht persönlich, das ist eine Routinefrage. Konsumieren Sie Drogen? Drogen? Nee, nee, nee. Ja. Also außer Schnaps und Bier trinke ich, nehme ich Ja. keine Drogen, ja. Ja, okay. Leben Ihre Eltern noch? Nein, nein, nein, meine Eltern leben nicht mehr. Ja, woran ist Ihr Vater gestorben, wenn ich fragen darf? Ja, der hatte Krebs und zwar hatte der Es tut Krebs mir im leid. Darm. Ja. Ja. Ihre Leider ist Mutter? auch nicht alt geworden. Ja, Und verstanden. dann, meine Mutter war sehr schwer depressiv. Und die hat sich dann, weil sie mit dem Alleinsein, als mein Vater dann verstorben ist, hat sie sich das Leben genommen. Also das war sehr furchtbar, ja. Ja, das tut mir sehr leid. Das sollte für Sie sehr belastend sein. Haben Sie Geschwister? Nee, Geschwister hatte ich nicht, war Einzelkind. Okay, sind Sie verheiratet, Herr Lüders? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ja, aber die sind natürlich schon groß, ne? Die sind ja auch aus dem Ja. Haus und erwachsen, ne? Wie viele Kinder haben Sie? Zwei. Sind Sie gesund? Die sind, ja, so viel ich weiß, ja, ich meine, die haben nichts, ja. Okay, was waren Sie vom Beruf? Ich war Automechaniker. Ja, Ja, und so in der okay. Werkstatt, da ist es halt, ja, auch nicht gemütlich, ne? Da ist es kalt Ja. und zugig und man wird dreckig und Ja, das ist für die Gelenke nicht gut, ne? Deswegen, also Ja. ich denke, da habe ich mir schon so die Arthrose geholt, ja. Ja, verstanden. Letzte Frage, Herr Luders. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Ja, das ist schon über ein Jahr her, da war ich mal in Österreich, aber sonst gar nicht. Wann war das? Über ein Jahr her. Okay. Ich bin jetzt fertig mit meinen Fragen, Herr Luders. Möchten Sie noch etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Ja, halt, was kann das denn sein? Und ich habe natürlich so ein bisschen Sorge, weil mein Vater halt diesen Darmkrebs hatte, ob das irgendwie sowas sein könnte. Und ja, jetzt ja, gegen die Schmerzen, das wäre schon auch gut, wenn das mal jetzt irgendwann aufhören würde, ne? Ja, ich verstehe Ihre Sorgen ganz gut, aber machen Sie sich keine Sorgen. Momentan kann ich Ihnen vielleicht nicht genauer sagen, was Sie haben. Wir haben nur unser Anamnesegespräch fertiggestellt, aber nach bisherigen Angaben habe ich einen Verdacht auf eine Magen-Darm-Schleimhautentzündung. Aber zur weiteren Abklärung müssen wir noch weitere Untersuchungen durchführen. Ich werde Sie zuerst körperlich untersuchen. Besonders untersuche ich Ihren Bauch und werde ich von Ihnen Blut abnehmen, um einige Laborwerte zu überprüfen. Danach werde ich bei Ihnen Ultraschall von Ihrem Bauch durchführen und gegebenenfalls CT von Ihrem Bauch, Computertomographie von Ihrem Bauch veranlassen. Ja, nachdem alle Befunde und Ergebnisse vorliegen, erst dann können wir über Ihre Diagnose Ja, und klar. zwei weitere Maßnahmen, notwendige Maßnahmen sprechen. Okay, gut. Okay. Ja, okay, vielen Dank. Hat jemand noch Fragen? Herr Lüders, Ja. darf ich eine Frage stellen? Wenn Sie Schmerzmittel bekommen, nehmen Sie Magensäurehämmer oder nicht? Nee. Und auch nüchternen Magen oder vollen Magen nehmen Sie diese Schmerzmittel? Ja, kommt drauf an. Also, wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann habe ich ja Abendbrot gegessen oder so, ja. Und dann nehme ich wohl mal was. Und wenn das über Tag ist, dann habe ich ja auch meistens ein bisschen was gegessen. Danke. Darf ich? Immer. Herr Lüders, haben Sie in der letzter Zeit Magenspülung oder Darmspiegelung gegeben? Nein, nein, ist lang, also Zur Vorsorge. ist noch nie gemacht worden, glaube ich. Danke. Noch weitere Fragen? Ja, Herr Kollege, nehmen Sie Zeit. Er Ja, war ja haarscharf in der Zeit, ne? Die letzte Frage kam auf den Gong und dann kamen nur noch meine Fragen. Ja, aber ja, das war ja wirklich ein astreines Anamnesegespräch. Wirklich so, bin gespannt aufs Arzt-Arzt-Gespräch, ja. Aber ja. machen Sie in Ruhe, Sie sagen Bescheid, wenn Sie Ja, fertig okay, sind, ich ne? brauche ein paar Minuten. Ja, alles gut. Okay. Hm. Gerne. Hallo, guten Tag. Hallo. Ömer Demir ist mein Name. Ich bin hier als Assistenzarzt tätig und habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Ich würde gerne seinen Fall Ihnen vorstellen, wenn Sie Oh kurz Zeit ja. hätten. Ja, Ja. natürlich. Es handelt sich um Herrn Peter Lüders. Er ist 69 Jahre alt, geboren am 23. März 1957. Er ist 1,79 Meter groß und wiegt zurzeit 74 Kilo. Der 69-jährige Patient Herr Lüders stellte sich heute bei uns wegen seit 2 Wochen bestehender, langsam aufgetretener Schmerzen im Oberbauch, periumbilikal Bereich vor. Er beschreibt die Schmerzen drückend. Ja, drückend. Die Schmerzen würden nicht ausstrahlen. Er berichtete über Nausea und zweimaliges Emesis, das Erbrochene sei unauffällig gewesen, yani nur Essensreste. Außerdem klagte er über Dyspepsie, allgemeine Krankheitsgefühl, klagte über allgemeine Krankheitsgefühl und Dyspepsie. Seit mehreren Monaten leide er wechselnde Stuhlgewohnheiten zwischen Diarrhoe und Obstipation. Und darüber hinaus gab er an, dass er heute Morgen Melena gemerkt habe. Sehr gut. Die Fragen nach Fieber, Tachykardie, Dyspnoe, Hautverfärbung wurden verneint. Diese Beschwerden würden sich Konsum von Haferbrei, Banane und Tee verbessern, während sich durch Fleischessen verschlechtern würden. Die Schmerzintensität liege 4 bis 5 von 10 auf der NRS. Die vegetative Anamnese ergab Nykturi zweimal pro Nacht, symptombedingte Inappetenz, Gewichtabnahme 10 Kilo innerhalb von 6 Monaten und wegen Nykturi Durchschlafstörung. Als Vorerkrankung habe er seit 15 Jahren Diabetes mellitus Typ 2. Seit 5 Jahren habe er arterielle Hypertonie. Und seit 10 Jahren leide an beidseitige Gonarthros und Coxarthros. Als Medikamente nehme er Metformin 800 Milligramm einmal morgens ein. Seine Blutzuckerspiegel sei gut eingestellt. Er nehme bei Bedarf Ibuprofen 600 Milligramm ein, bei Bedarf. Ve gegen arterielle Hypertonie habe er früher eine Medikamente eingenommen, Ein aber Medikament. ein Medikament eingenommen, aber das sei abgesetzt worden. Derzeit nehme er kein Medikament gegen arterielle Hypertonie ein. Bei ihm sei als Kind eine Tonsillektomie durchgeführt worden. Die OP sei komplikationslos verlaufen. Bei ihm seien eine Novalgin-Allergie und eine Jodallergie bekannt. Novalgin-Allergie äußert sich durch Exanthem und Jodallergie durch Atemnot, Dyspnoe und Exanthem. Er rauche seit 10 Jahren täglich 10 Zigaretten. Früher habe er für 30 Jahre lang eine Packung Zigarette geraucht. Er trinke täglich 2 Fläschchen Bier. Früher habe er regelmäßig neben Bier Schnaps getrunken. Drogen wurden verneint. Sein Vater sei an einem Kolonkarzinom gestorben. Seine Mutter sei wegen Suizid verstorben. Okay. Er sei Einzelkind. Er sei verheiratet und zwei gesunde Kinder. Er sei in Rentner und In Rente oder er sei Rentner? er sei Rentner und zuvor habe er als Mechatroniker gearbeitet, oder? Automechaniker. Automechaniker. Ich kann Automechaniker. meine Schreiben nicht Ja, lesen. zu der Zeit gab es noch keine Mechatroniker. Ja. Ja. Automechaniker gearbeitet. Aufgrund der anamnestlichen Angaben habe ich einen Verdacht auf eine Gastritis. Differentialdiagnose müssen Ulkusventrikuli, Kolonkarzinom und chronische entzündliche Darmerkrankungen in Betracht gezogen werden. Was machen Sie diagnostisch mit dem Patienten? Zur weiteren Abklärung werde ich ihn zuerst körperlich untersuchen. Besonders fokussiere ich mich Bauchuntersuchung. Auf die Bauchuntersuchung, ja. Ich inspektiere zuerst den Bauch und danach palpiere und auskultiere. Danach werde ich seine Vitalparameter überprüfen und eine EKG schreiben, um mögliche kardiale Ursachen auszuschließen. Danach werde ich Blut abnehmen, um einige Laborwerte zu überprüfen, wie zum Beispiel großes Blutbild, Entzündungsparameter, Leber- und Nierenwerte, Troponinwerte, Gerinnungsparameter, Alkalinphosphatas und andere Pankreaswerte, Bilirubinwerte. Und außerdem werde ich Stuhluntersuchung Sehr veranlassen. gut. Ja, sehr gut. Als bildgebend werde ich Sonografie vom Bauch veranlassen und Was erwarten Sie? was erwarte ich von einer Sonografie? Ich suche eine Flüssigkeitsansammlung wenn es eine akute Abdomen vorliegt, Eiteransammlung. Und danach werde ich Gastroskopie bei ihm Ja. durchführen, gegebenenfalls CT vom Abdomen veranlassen, mit Kontrastmittel veranlassen. Ja, und worauf müssen Sie da achten? Worauf muss ich wobei muss ich meinen Beim Sie? CT mit Kontrastmittel. Mit Kontrastmittel, weil der Patient ein Jodallergie hat, benutze ich oder veranlasse ich eine andere Kontrastmittel oder Sehr ohne gut. Kontrastmittel. Ja, das war's. Genau. Okay. Und ja, was können wir mit dem Abdomen-CT ausschließen? Mit Abdomen-CT können wir Perforation ausschließen und ja auch Wenn Sie jetzt von Leber. einer Ihrer, wenn Sie mal von einer Ihrer Differentialdiagnosen ausgehen. Kolonkarzinom. Nee, nicht Kolon. Magenkarzinom oder Magenkarzinom kann ich ausschließen. Genau. Ja, und unter Umständen eine Metastasierung, ne? Metastasierung, ja genau. Ja. Okay, gut. Ja, dann. Bin ich gespannt, was bei Ihren Untersuchungen rauskommt. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden. Und dann schauen wir, was wir mit dem Patienten machen, wie wir ihn weiter behandeln. Ja. Und ja, vielen Dank. Und wir sehen uns dann nachher, wenn Sie Ihre Ergebnisse haben, schauen wir uns den Patienten zusammen an. Ja, Ja, okay, vielen vielen Dank. Dank fürs Zuhören. Ja, also, es bleibt eigentlich nichts zu wünschen übrig. Sie haben eine sehr schöne Anamnese gemacht und eine sehr schöne Präsentation. Ja, vielen Dank. Sprachlich wirklich super. Also wirklich fast einwandfrei. Ich habe eine winzige Sache. Ja, ich habe eine ganz win nee, zwei ganz winzige Sachen. Das ist Ja, bitte. wirklich, ja. Und zwar haben Sie gesagt, ja, wenn er also Magenschmerzen hat, dann oder Bauchschmerzen hat, dann isst er besonders leichte Speisen, also Haferbrei oder Tee mit Zwieback oder eine Banane. Und das würde es verbessern. Und wenn er Fleisch isst, würde das verschlechtert. Das hat er aber nicht gesagt, sondern er hat gesagt, er mag kein Fleisch essen. Es ekelt ihn. Ja. Ja, verstanden. Ja. Und das ist ein bisschen was anderes. Und dann haben sie einen süßen Sprachfehler gemacht. Ja. Und zwar, ich inspektiere. Nein, ich inspiziere. Das ist so gemein. Die Inspektion, sagen wir. Ne? Wie soll ich sagen? Ich inspiziere. Inspiziere, okay. Ja. Ja. Inspiziere. Also aber das war das Einzige, wirklich. Ja, Ja, okay, ja, vielen Dank. Sie sprechen wirklich ausgezeichnet Deutsch und minimal, ganz minimal machen Sie so ein bisschen Ä da rein, was wir, habe ich schon oftmals gesagt, alle machen. Ja, aber Sie sind absolut sicher in der Grammatik und Ihnen fehlen auch keine Vokabeln. Sie können wirklich sehr, sehr gut auch die Fach Terminologie einbringen in das Arzt-Arzt-Gespräch. Ihre Gliederung von der Schilderung war perfekt. Ja, vielen Also Dank. ja, solche Anamnesen können wir immer gerne haben. Ja, Ja, vielen Dank. Ja, Sie das brauchen freut mich keine sehr. Sorgen haben vor Ihrer Prüfung, wie ich. Wenn Ja, Sie inshallah. da so durchmarschieren, da kann kein Prüfer irgendwas finden. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Ja, Ja, nee, war richtig klasse. Super. ja, vielen Dank. Mit der Gut. Zeit vielleicht habe ich ein bisschen Problem, aber ja, auch Bitte wenn womit? die mit der Zeit, Ja, ja, zur minimal. weiteren Abklärung bleibt keine Sie Zeit. waren eigentlich in der Zeit. Die letzte Frage ging mit dem Gong ja praktisch. Das war perfekt. Ja, Ja. aber wie gesagt, sprachlich richtig, richtig gut. Und ja, gut.